오빤 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Die Welt tanzt mit Südkorea den Gangnam Style. Doch über den kommunistischen Norden ist nur wenig bekannt. Kaum ein Bild oder eine Aufnahme schafft es über die schwer bewachten Grenzen. Dem Russen Vitali Mansky gelang es nun, hinter dem Rücken der nordkoreanischen Regierung, Szenen außerhalb des zuvor vereinbarten Drehbuchs aus dem Land zu schmuggeln. Im Strahl der Sonne erzählt die Geschichte der achtjährigen Sinmi. Neben streng durchinszeniertem Schulalltag, Tanzstunden und Paraden erhält der Zuschauer Einblicke in das echte, das ungeschönte Nordkorea. Regieanweisungen, Outtakes und das Geschehen abseits des Sets. Damit zeigt Vitali Mansky, mit welcher Vehemenz die Regierung darauf bedacht ist, den Schein zu wahren. Besucher des Kinos in der Pumpe konnten am Premierenabend mit der Amnesty International Hochschulgruppe um Jörg Bese und Renke Kruse über das zuvor Gesehene diskutieren. Dazu präsentierte die Hochschulgruppe Zeichnungen aus Nordkorea und moderierte die Gesprächsrunde mit den beiden Augenzeugen. Im Anschluss war noch etwas Zeit für ein paar Eindrücke. Also mein Fazit ist, dass ich mir das zum ersten Mal bewusst wurde, wie Kommunismus gelebt wird und ich auch darüber gerne mit meinen Eltern, die die DDR-Zeit erlebt haben, gern sprechen möchte und ihre Erfahrungen auch dazu mal hören würde. Ich fand es persönlich einfach beeindruckend, auch zu sehen, wie absolut ein gewisser Kult und gewisse Persönlichkeiten und die Ideologie, die sich auch um diese Persönlichkeit so ein bisschen herum anordnet, wie absolut das eine Gesellschaft durchdringen kann, so von einfach in jeder noch so unbedeutenden Aktion sozusagen. Ich fand beeindruckend, dass die Luft immer so grau war. Also weil das Mädchen hat ja gesagt, das ist das schönste Land der Welt, aber ich habe gar nichts von der Natur gesehen. Also sie hatten ja auch einfach so schöne Berge oder was weiß ich, was es da gibt zeigen können. Aber es war die ganze Zeit nur grau, es hat fast nie die Sonne geschienen. Die Aussage, wir müssen die anderen hassen. Wir müssen lernen, die anderen zu hassen, damit wir aufblühen können. Dass auf dieser Prämisse Grundschulunterricht geführt wird. Nicht auf Grundlage von Bildung, sondern aus Ausschluss anderer Gruppen, anderer Menschen, außer denen, von denen man umgeben ist. Was ich ein sehr fragwürdiges pädagogisches Mittel halte. Also ich fand wieder, als man einem Mädchen gesagt hatte, ja okay, sag doch ein Gedicht auf, wie sich sofort ihre Stimme total verändert hat. Also auf einmal hat sie so, zack, boom, jetzt weiß ich was und hat das da rausgeschmettert und hat sofort viel lauter geredet und sicherer. Das fand ich irgendwie krass. Ich kann mir einfach irgendwie echt nicht vorstellen, wie sich dieses Land in der Zukunft weiterentwickeln wird. Und ich kann mir vor allem auch überhaupt nicht vorstellen, wie groß der Schock sein muss, falls es sich irgendwann öffnet. Also da hatte ich jetzt während des Films auch schon fast Angst vor, dass die leben ja so in ihrer abgeschlossenen Welt zum Teil auch, dass irgendwie so dieses Gefühl, wenn sozusagen diese ganze Außenwelt darüber sich hineinbricht, dass die ja vollkommen wahnsinnig werden müssen zum Teil, weil einfach so viel anders ist und so viele Dinge, die ihnen jeden Tag beigebracht werden, einfach zum Teil und nicht stimmen und irgendwie sich in der Realität ganz anders darstellen. Oppan Gangnam Style.